Klingt das verrückt? Hoffentlich. Denn alles wirklich Neue beginnt verrückt. Der erste Mensch, der zum Himmel geschaut und gedacht hat, ich möchte auch fliegen können wie die Vögel, der ist sicher für verrückt erklärt worden. Und andere, die so etwas Verrücktes äußerten wie, das Königreich liegt in dir, die haben wir gleich vor Schreck ans Kreuz genagelt. Keine Angst, da landen wir beide nicht. Ja, ich möchte mit dir gemeinsam verrückt werden. Verrückt in der Perspektive, im Fühlen und im Handeln. Ich wünsche mir, dass uns beide, auch mich beim Sprechen, dieses Hörbuch auf die Seele küsst und uns weitet, im Geist und im Herzen. Zugegeben, vielleicht habe ich all den Weltpessimisten gegenüber einen Vorteil. Ich habe nämlich durch meine Arbeit täglich mit Menschen zu tun, die an das Unmögliche glauben und es dadurch möglich machen. Und deshalb brenne ich so für die Vision einer großen, aufrechten, generösen Menschheit. Und alles beginnt mit einer kühnen, ja angesichts der aktuellen Umstände fast frechen Wahl. Wähle, reich zu sein. Und das Leben wird dir deinen Reichtum offenbaren. Wähle, großzügig zu sein und das Leben wird dich beschenken. Wähle, die Vollkommenheit in allem zu entdecken und du wirst staunen. Ehrlich, radikal betrachtet, könnte das Hörbuch hier enden. Denn ich weiß, dass diese Wahl, einmal entschlossen getroffen, den Unterschied macht. Es gibt ein Leben vor und eines nach dieser Wahl. Diese Wahl katapultiert dich in ein anderes Universum. Und wenn du dort ankommst, verstehst du das folgende Zitat aus dem Kurs im Wundern. Wenn du gerettet bist, ist die ganze Welt gerettet. Diese Wahl legt den Schalter in deinem Geist um und lässt ihn ab jetzt Chancen erkennen, wo du davor über Probleme geklagt hast. Offene Türen, wo Mauern standen. Wunder im Dreck. Licht im Dunkeln. Fülle im Nichts. Mehr braucht es eigentlich nicht. Es gibt aus meiner Sicht dennoch zwei gewichtige Gründe für den weiteren Teil des Hörbuchs. Erstens, Wahrheit ist immer erschreckend einfach. Deshalb gab mir einer meiner Lehrer mal den Rat, Veit, nimm die eine Sache, die alles verändert, und erzähle sie auf Dutzend verschiedene Weisen, bis sie gehört wird. Der zweite Grund, unsere Essenz gleicht einem Diamanten. Und dieser hat mindestens 12 verschiedene Facetten. Evolution liebt Vielfalt. Deshalb sind bei dir sehr wahrscheinlich andere Facetten geschliffener als bei mir. Deine Spezialität in einigen der 12 Prinzipien wiederzufinden, mag dir helfen, den ganzen Diamanten zu erkennen. Der nun folgende größte Abschnitt dieses Hörbuchs wird sich also deiner Erinnerung an das und gleichzeitig der bewussten Neuentdeckung des Füllebewusstseins in dir widmen. Dich erwarten Betrachtungen, Meditationen und konkrete Umsetzungsimpulse, die dir helfen werden, deinen inneren Reichtum bewusster zu erfahren und einen äußeren Reichtum zu manifestieren, der dir ein angemessenes Milieu für deine Entfaltung und dein Glück bietet. Um diesen Abschnitt zu strukturieren, haben wir uns absichtlich für die 12 Lebensprinzipien entschieden. Sie repräsentieren die Komplexität und Ganzheit der menschlichen Psyche. Eine ausgewogene Beziehung zum Reichtum berücksichtigt alle 12 Qualitäten. Wir konzentrieren uns auf unseren Wegen häufig nur auf einige, die uns vertrauten Prinzipien. Die anderen ziehen sich dann in unseren Schatten, unser Unbewusstes, zurück. Entweder sie entwickeln dann in uns ihre zerstörerischen Qualitäten oder werden uns vom Leben beharrlich in der Gestalt anderer Menschen unter die Nase gerieben. Jedes der 12 Prinzipien repräsentiert einen bedeutsamen Aspekt eines erfüllten Lebens. Sie gleichen den Facetten eines geschliffenen Diamanten. Wir müssen nicht jedes selbst voll ausleben. Es geht um Bewusstwerdung und Wertschätzung. In unseren Beziehungsberatungen taucht Geld regelmäßig als eines der heißesten Streitthemen auf. Warum? Weil wir, wenn wir unbewusst sind, dazu tendieren, die Lebensprinzipien polar zu verteilen. So lebt der eine Partner vielleicht die grenzenlose Verschwendung, während der andere eher auf dem asketischen Prinzip des Verzichts beharrt. Anstatt gegeneinander zu kämpfen, können sich beide als ein System betrachten und den Beitrag des anderen anerkennen. So entsteht gerade durch die scheinbare Gegensätzlichkeit eine neue, alle bereichernde Synthese. Lass uns also die Fülle deines Lebens aus 12 verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Lass dir für jeden ausreichend Zeit. Achte auf auffällige Reaktionen, mental, emotional und körperlich. Unser Schatten kann sich auf allen Ebenen äußern. Vielleicht zieht dich ein Prinzip besonders an oder es stößt dich massiv ab. Vielleicht bist du versucht, eines auszublenden, weil du es für langweilig hältst. Noch einmal, es geht nicht darum, alle gleichermaßen zu leben, sondern sie alle ins Licht deines Bewusstseins zu holen. Am Ende jedes Kapitels findest du Fragen zur Selbstreflexion und konkrete Impulse, um dieses Prinzip stärker zu entwickeln. Ich wünsche dir jetzt erleuchtende Erkenntnisse und positive Ergebnisse bei dieser Reise durch die 12 Qualitäten deines Reichtums. Viel Spaß!